Hallo Martin, danke, dass du die Zeit genommen hast. Magst du dich bzw. das Medibüro kurz vorstellen? Warum gibt's euch? Wer seid ihr und was macht ihr? Ja, ich heiße Martin. Ich bin seit 5 Jahren aktiv ehrenamtlich beim Medibüro. Büro Berlin, es gibt in verschiedenen Städten verschiedene Medibüros. Und wir setzen uns dafür ein, dass Menschen, MigrantInnen, die keine Krankenversicherung haben, Zugang zu bekommen zum Gesundheitssystem in Deutschland. In Berlin explizit. Genau, und das machen wir zum einen über praktische Arbeit, indem wir so einen Bürodienst anbieten, wo Leute zu uns kommen können. Und zum anderen versuchen wir aber auch, ja, Kampagnenarbeit zu machen, das Thema auf die politische Agenda zu packen, damit man auf lange Sicht die rechtliche Situation auch ändert oder generell so die Aufgabe übernommen wird vom Staat auf gewisse Weise. Du meintest, das sind Menschen ohne Versicherung, die zu euch kommen. Wie kann man sich das vorstellen? Wer nimmt euer Angebot in Anspruch? Welche Menschen sind da betroffen? Genau, das sind vor allem illegalisierte Personen in Berlin, also die zum Beispiel einen Asylantrag gestellt hatten, der dann abgelehnt wurde, die sich aber schon ein Leben hier aufgebaut haben, eigentlich gar keine Option hatten, wieder zurückzukehren in ihr Ursprungsland und die dann aber keinen Anspruch mehr haben. Also normalerweise Leute, die einen Asylantrag gestellt haben, kriegen ja über den Staat Anspruch auf Gesundheitsversorgung. Und dann aber entsprechend Leute, die zum Beispiel einen abgelehnten Asylantrag haben oder nie einen gestellt haben, weil es gar keine Aussicht darauf gab, dass die jemals irgendwie auch angenommen werden wird, die kommen zu uns. Das ist der Großteil der Personen. Und ab und zu sind es auch mal Leute aus dem EU-Ausland, die ja auch rein theoretisch Möglichkeit hätten, einen Krankenversicherung zu machen, aber rein faktisch dann tatsächlich nicht, weil sie halt zu arm sind, um ja die Krankenversicherung in ihrem Heimatland noch nachzubezahlen zum Beispiel. Kann man versuchen, ein bisschen aufzuerklären, wie unsere Arbeit aussieht. Wir haben jetzt über 20 Jahre lang so ein Netzwerk aufgebaut von verschiedenen Ärzten, Ärztinnen, Therapeutinnen, Krankenhäusern, die zu reduzierten Leistungen oder meistens aber auch kostenlos und anonym behandeln die Person. Das heißt, die Person kommt zu uns in den Bürodienst, sagen, was für Probleme sie haben, welche Beschwerden sie haben. Und wir versuchen dann aus dieser Liste die entsprechenden Ärzte und Ärztinnen weiterzuvermitteln. Und gleichzeitig sammeln wir Spenden, um sowas wie Medikamente, um Untersuchungen wie MRT oder CT, um Operationen zu finanzieren oder mitzufinanzieren. Also ich persönlich finde ja die Vorstellung, keinen Zugang zu medizinischer Behandlung zu haben, extrem furchterregend. Welche Auswirkungen hat das auf Menschen, die sich in so einer Situation befinden? Also generell ist das sowieso ja schon mal eine schwierige Situation, illegalisiert in Berlin zu leben, halt immer mit der Angst aufzufliegen beziehungsweise immer mit Angst, an die Behörden weitergemeldet zu werden. Und deswegen bestehen tendenziell sowieso schon Hemmnisse, sich an öffentliche Stellen zu wenden. Und deswegen ist es häufig dann auch so, dass gerade so medizinische Behandlungen häufig lange herausgezögert werden oder man wartet, bis es tatsächlich richtig wehtut auf eine gewisse Weise. Und deshalb ist auch eine von unseren Forderungen, dass sich dieses System, also dass es vom Staat her eine Gesundheitsversorgung für Menschen ohne Krankenversicherung, für Migranten ohne Krankenversicherung geben muss, damit gerade es nicht passiert, dass Leute halt so lange warten, bis Dinge, die man halt frühzeitig noch irgendwie behandeln hätte können, dann so lange missachtet oder herausgezögert worden, bis es tatsächlich kritisch ist und die Leute Notfallbehandlung im Krankenhaus brauchen. Vielleicht nochmal so, um es klar zu machen, für so Notfallbehandlung, da wiederum sind Ärzte und Ärztinnen dazu verpflichtet, Menschen zu behandeln. Also wenn die über die Notaufnahme kommen und dann festgestellt wird, okay, das ist tatsächlich ein Notfall, dann müssten die behandelt werden. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wie gesagt, dass wenn es einfach nur um Schmerzen geht, dann häufig gewartet wird. Naja, Gesundheitsversorgung ist ja generell ziemlich teuer und unterlassene bzw. verschleppte Behandlung ist ja unter Umständen noch teurer. Du hast schon kurz erwähnt, ihr finanziert euch unter anderem mit Spenden. Da würde ich ganz gerne kurz eure Homepage erwähnen, www.medibüro.de. Da findet man die ganzen Infos, wo man hinspenden kann, wenn man das möchte. Gibt es denn noch andere Finanzierungswege für euch? Nee, wir finanzieren uns tatsächlich komplett über Spenden. Das war schon mal so ein Thema gewesen, wo es auch die Möglichkeit gegeben hätte oder das Angebot von staatlicher Seite, dass wir da so ein bisschen Geld erhalten würden für unsere Arbeit. Das haben wir damals aber abgelehnt, weil uns war es ganz wichtig oder ist es ganz wichtig, immer auch klar zu machen, dass ja nicht das Ziel sein kann. Genau, wir eine Aufgabe, die eigentlich in staatlicher Hand liegen sollte, übernehmen. Und dabei ist es ganz abhängig von Spenden, es ist abhängig von dem Engagement und auch von den zeitlichen Ressourcen von einzelnen Personen. Und sowas ist super prekär, wenn zum Beispiel ein paar von uns nicht mehr so viel Zeit haben oder wenn die Spenden zurückgehen auf eine gewisse Weise, dann ist diese Gesundheitsversorgung, die wir liefern, auf diese Weise nicht mehr sicherzustellen. Und was uns ganz wichtig ist, dass es halt irgendwie eine sichere, gut strukturierte Gesundheitsversorgung für Menschen ohne Krankenversicherung gibt, die nicht darauf angewiesen ist, dass Leute ehrenamtlich da arbeiten und die auch nicht darauf angewiesen ist, dass einzelne Leute spenden. Und dann ist es halt so, wenn wir Geld vom Staat annehmen würden und gleichzeitig bei weiter uns ehrenamtlich Arbeit machen würden, dann würde das zu sehr so eine Parallelstrukturen verfestigen und wäre gegebenenfalls auch ein Schritt, der verhindert, dass wir uns dahin bewegen, dass es eine staatlich finanzierte Gesundheitsversorgung für diese Menschen gibt. Ich hoffe, das war ungefähr verständlich. Das war, also zumindest für mich, auf jeden Fall verständlich und vor allem auch sehr nachvollziehbar. Jetzt ist es ja so, in Berlin gibt es seit dem 15., glaube ich, 4. eine neue Regelung. Und zwar kann man in der Clearingstelle des Senats, da kann man sich Kostenübernahmescheine abholen. Und mit denen kann man sich zumindest theoretisch in jeder hausärztlichen Praxis behandeln lassen. Ist das jetzt aus Sicht des Medibüros ein guter Schritt? Ja, ich will wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen, generell nochmal so diese Clearingstelle erwähnen. Das ist was, das gibt es jetzt seit einigen Jahren in Berlin, auch zurückgegangen auf politisches Engagement und genau Kampagnenarbeit von uns ungefähr und auch von anderen Mediennetzen, dass sich die Berliner Regierung entschieden hat, diese Clearingstelle einzurichten. Und die Clearingstelle ist im Grunde eine staatliche Stelle, die Menschen ohne Krankenversicherung halt Zugang zum Gesundheitssystem geben möchte. So, das ist ja unsere Hauptforderung auf eine gewisse Weise auch gewesen oder eine unserer Hauptforderungen, dass es diese staatlich organisierten Zugang gibt zur Gesundheitsversorgung. In mancherlei Hinsicht begrüßen wir entsprechend auch diese Einrichtung der Clearingstelle. Was uns immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist zum einen, gerade am Anfang war das relativ hochschwellig. Also viele Leute waren sehr abgeschreckt davon, sich an diese Clearingstelle zu wenden, weil die viele Fragen gestellt haben am Anfang. Da waren die Leute immer eher abgeschreckt, sind dann wieder weggegangen. Und gerade am Anfang war das Angebot, das diese Clearingstelle bereitgestellt haben, auch sehr, sehr gering. Also unsere Forderung ist ja, dass Menschen ohne Krankenversicherung den gleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben wie Menschen mit einem Pass in Berlin. Und entsprechend des Katalogs der gesetzlichen Krankenversicherung, also zu einer Fachärztin und Ärztin gehen zu können und sowas. Und das war am Anfang nicht drin. Das hat sich jetzt verbessert, das wurde ausgebaut. Problematisch ist aber, wie gesagt, dass generell Gesundheitsversorgung von MigrantInnen was ist, was politisch immer benutzt wird und in gewisser Weise auch missbraucht wird, um Stimmung zu machen, um WählerInnen-Stimmen zu fangen. Und man kann sich nicht darauf ausruhen, dass diese Clearingstelle weiterhin bestehen wird. Also es ist gut möglich, dass mit der nächsten Regierung, wenn der Wind sich so ein bisschen dreht, diese Clearingstelle auch nicht mehr existiert. Beispiel war zum Beispiel in Göttingen. Ich hoffe, irre mich nicht in der Stadt, aber ich glaube, es war Göttingen, wo es halt auch eine Clearingstelle gab und die dann aber auch mit der nächsten Regierung der Stadt dann gekippt wurde. Das heißt, zum einen ist diese Clearingstelle schon etwas, was eine Forderung von uns ist und wo wir sagen, okay, das ist tendenziell ein Schritt in die richtige Richtung und gleichzeitig aber auch nichts, wo wir aufatmen können oder sagen können, okay, unsere Arbeit ist jetzt überflüssig geworden, weil es dann noch viele Punkte gibt, wo ja auch diese Zukunft von der Clearingstelle auf dem Bein steht. Genau, und dieses, was du gerade erwähnt hattest, dass es seit dem 15.04. auch die Möglichkeit gibt, dass Leute einfach so zum Hausarzt, zur Hausärztin gehen können, wenn sie zur Klinikstelle gehen, das ist schon auch nochmal ein weiterer Schritt während Corona jetzt, glaube ich, auch unter anderem gewesen. Normalerweise wären erst so Klinikgespräche und wesentlich mehr Höhen möglich, nötig gewesen, bis so eine hausärztliche Versorgung mit der Klinik möglich gewesen worden wäre. Und das ist jetzt ein bisschen vereinfacht worden, damit es einfach schneller geht. Tendenziell auch ein guter Schritt auf jeden Fall. Also niedrigschwelliger dieses ganze Angebot zu machen, ist ein bisschen die Frage, ob das jetzt tatsächlich nach Corona auch so bleiben wird oder ob sie dann wieder die Regeln verschärfen werden. Da gab es doch auch das Problem, dass dadurch, dass es über das Sozialamt finanziert wurde, mussten die Behörden bzw. musste die Clearingstelle, wenn ich mich jetzt nicht irre, das ja weitergeben an die Ausländerbehörde, was ja auch nochmal so eine ganz große Hürde war. Ja, das ist tatsächlich ja nicht so. Also bei der Clearingstelle ist tatsächlich so, da sind die Leute, können sich im Grunde sicher sein, dass deren Daten auch anonym gehalten werden und dass sie keine Angst haben müssen, an die Ausländerbehörde weiter gemeldet zu werden. Das ist tendenziell aber super häufig ein Problem. Also es ist tatsächlich auch so im Gesetz, dass rein faktisch auch Leute, die keine Krankenversicherung haben, Migrantinnen ohne Pass, ohne Gesundheitsversorgung, genau, rein faktisch Zugang hätten oder Anspruch auf Gesundheitsversorgung, nur müssten sie sich dafür ans Sozialamt wenden. Und wenn die sich ans Sozialamt wenden, ist wiederum das Sozialamt dazu verpflichtet, diese Daten weiter zu übermitteln. Das heißt, so rein theoretisch gäbe es auch die Möglichkeit für Menschen ohne Krankenversicherung, für Migrantinnen, Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen, aber rein faktisch halt nicht. Aber bei Clearingstelle ist es eigentlich so, dass diese Gefahr nicht besteht. Okay, das heißt, es ist tatsächlich auch ein Schritt in die richtige Richtung. Genau, auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, wo wir auch darum bemüht sind, immer wieder abzusprechen, auch mit anderen Vereinen oder Netzwerken, die sich für Menschen ohne Geflüchtete ohne Krankenversicherung einsetzen, um einfach ein bisschen miteinander zu arbeiten und zu gucken, dass das halt auch alles gut läuft und sich in die richtige Richtung entwickelt. Habt ihr noch weitere Forderungen an die Politik? Ja, also zum einen, wie gesagt, ist halt diese Einrichtung eines anonymen Krankenscheins eine Forderung von uns. Anonymer Krankenschein ist im Grunde so ähnlich das, was die Klinikstelle jetzt auch macht. Allerdings die Klinikstelle noch in so einem sehr abgespeckten Rahmen. Das heißt tatsächlich, dass es eine Stelle gibt, wo Leute hin ohne Krankenversicherung, ohne Pass hinkommen könnten und da halt anonym Zugang bekommen zum Gesundheitssystem. Das ist so eine Lösung, wie man nicht direkt die Gesetze ändern müsste, und gleichzeitig aber auch Zugang sicherstellt für diese Personen. Und auf lange Sicht sind aber auch unsere Forderungen oder unser Ziel, dass sich die Gesetze ändern. Also zum einen das Paragraph 87, Übermittlungspflicht, das ist ein Paragraph, der gerade die Sozialämter dazu verpflichtet, das weiterzuleiten, wenn sie wissen, dass da jemand kommt, der keine Papiere hat, dass der abgeschafft wird. Und zum anderen das Paragraph 4 und 6 vom Asylbewerberleistungsgesetz abgeschafft werden, die nämlich sagen, dass Menschen, dass zum Beispiel AsylbewerberInnen oder aber auch Menschen, Migrantinnen ohne Krankenversicherung, ohne Papiere, nur reduzierten Zugang zu Gesundheitsleistungen haben. Und unsere Forderung ist halt, dass das abgeschafft wird, damit es halt den vollen Zugang zur Gesundheitsversorgung gibt, entsprechend des Katalogs der gesetzlichen Krankenversicherung. Ja, fände ich auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig. Kurze Frage noch in Richtung Abschluss. Wie ist das denn jetzt während der Pandemie? Nehmen mehr Menschen euer Angebot in Anspruch oder ist es tatsächlich weniger? Ich würde sagen, tendenziell ist es schon mehr geworden, was auch damit zusammenhängt. In Berlin gibt es inzwischen ein ganz gutes Netzwerk, auch an nicht nur an uns, sondern auch an anderen Gruppen, die sich für Menschen ohne Krankenversicherung einsetzen. Das sind Ärzte der Welt zum Beispiel oder die Malteser oder auch die Clearingstelle. Die haben ihr Angebot am Anfang von Corona zumindest sehr stark eingeschränkt. Und auch die Clearingstelle macht momentan vor allem so Telefonvermittlung. Also auch da ist das Angebot noch sehr eingeschränkt. Das heißt, viele von den Leuten, die in letzter Zeit gar nicht mehr zu uns gekommen sind unbedingt, die sind jetzt auch wieder zu uns gekommen. Dadurch ist es ein bisschen mehr geworden und vor allem, ich würde mal sagen, so eine gewisse Verwirrung oder eine Neusortierung, die einfach stattfindet. Weil generell diese Frage, okay, wenn da jetzt ein Migrant ohne Krankenversicherung kommt, darf der überhaupt, hatte die Möglichkeit, eine Corona-Testung machen zu müssen oder machen zu können. Und wo ja ganz viel Unklarheiten da sind und ganz viele Fragezeichen und das halt auch viel Arbeit ist, da irgendwie Gespräche zu führen und irgendwie auch rauszufinden, was ist möglich, was ist nicht möglich. Also das war auch viel Arbeit die letzten Wochen. Ja, würfelt alles ganz schön durcheinander. Martin, vielen Dank. Das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die ihr da macht. Wirklich ein großes Dankeschön meinerseits. Ich möchte ganz gerne nochmal auf die Homepage verweisen, www.medibuero.de, also Medibüro, aber mit UE. Da gibt es den Reiter Mitmachen. Da findet man die ganzen Infos, wie man euch unterstützen kann. Und du hast uns einen Gastsong mitgebracht. Magst du den zum Abschluss einmal ankündigen? Genau, der hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber ein Lied, das ich in letzter Zeit häufig mal gehört habe. Das ist Canción sin Miedo von Vivir Quintana. Super, viel Spaß.